Erster ein Lied von David. Herr, du prüfst mich und du kennst mich. Zweiter, du weißt, wenn ich sitze oder aufstehe. Du verstehst meine Gedanken von weit weg. Dritter, du siehst mich, wenn ich gehe oder liege. Du kennst alle meine Wege. Vierter, ich sage noch kein Wort, aber du kennst es schon ganz genau. Fünfter, du bist überall um mich herum. Du hältst deine Hand über mich. Sechster, das ist zu wunderbar für mich. Ich kann es nicht ganz verstehen. Siebter, wo kann ich vor dir weglaufen? Wo kann ich mich vor dir verstecken? Achter, wenn ich in den Himmel gehe, bist du da. In der Tiefe bist du auch. Neunter, vielleicht fliege ich weit weg über das Meer. Zehnter, dann führt mich deine Hand auch dort. Deine rechte Hand hält mich fest. Elfter, vielleicht sage ich, die Dunkelheit soll mich verstecken. Die Nacht soll Licht sein. Zwölfter, aber für dich ist die Dunkelheit nicht dunkel. Die Nacht leuchtet wie der Tag. Dreizehnter, du hast meinen Körper gemacht. Du hast mich im Bauch meiner Mutter geformt. Vierzehnter, ich danke dir. Ich bin wunderbar gemacht. Deine Werke sind toll. Fünfzehnter, du hast meine Knochen gesehen. Du sahst mich an einem geheimen Ort. Sechzehnter, deine Augen sahen mich vor meiner Geburt. Alle meine Tage stehen in deinem Buch. Siebzehnter, deine Gedanken sind sehr wichtig für mich. Es sind so viele Gedanken. Achtzehnter, ich kann sie nicht zählen. Sie sind mehr als der Sand. Ich bin bei dir. Neunzehnter Gott, bitte strafe die bösen Menschen. Diese Menschen sollen von mir weggehen. Zwanzigster, sie sagen schlechte Dinge über dich. Sie benutzen deinen Namen falsch. 21. Herr, ich hasse die Menschen, die dich hassen. Ich mag deine Feinde nicht. 22. Ich hasse sie sehr. Sie sind meine Feinde. 23. Gott, prüfe mich und erkenne mein Herz. Teste mich und kenne meine Gedanken. 24. Sieh nach, ob ich einen bösen Weg gehe. Führe mich auf dem guten Weg.